Mein Programm beginnt immer so. Friede mit euch. Ich präsentiere euch das Programm in Jiddisch. Unser Vilna. Olga Ugrimova arbeitet beim litauischen Nationalradio in Vilnius, das eigene Redaktionen für die nationalen Minderheiten hat. We have a special broadcast. Wir haben speziell Programme für die polnische, ukrainische, weißrussische, die russische Bevölkerung in Litauen. Und wir haben eine halbstündige Sendung für die jüdische Gemeinde, die zweimal im Monat ausgestrahlt wird. Dort erzählen wir etwas über das jüdische Leben in Litauen, Neues aus der jüdischen Gemeinde und über die Geschichte der Juden in Litauen. Denn es ist ja bekannt, dass Vilnius das Zentrum der jüdischen Kultur in Osteuropa war. Center of Jewish culture in Eastern Europe. Olga Ugrimova ist Anfang 40. Sie wurde in Riga in Lettland geboren und wuchs im Nordkaukasus auf. Ihre ukrainische Großmutter sprach mit ihr Jiddisch, heimlich allerdings, denn in der Sowjetunion war das verboten. You know, some words, and we don't know that it's Yiddish. Ich kannte einige Worte, wusste aber nicht, dass das Jiddisch war. Zum Beispiel, meine Großmutter nannte mich Katzele, Figele. Ich hielt das für normal und dachte, dass jeder das versteht. Erst später wurde mir klar, dass es Jiddisch ist. Olga gibt zu, dass sie keineswegs perfekt in Jiddisch ist und eine ältere Dame ihre Texte für das Radioprogramm korrigiert. In der litauischen Sowjetrepublik durften Juden, wie alle anderen auch, ihre Religion nicht ausüben. Darüber hinaus wurde ihnen verboten, Jiddisch zu sprechen. Überhaupt verstehen nur noch wenige die Sprache der mittel- und osteuropäischen Juden, und die meisten davon sind alt. Der junge Litauer Simon Gorevicius ist da eher eine Ausnahme. In seiner Familie wurde auch zu Sowjetzeiten zu Hause nur Jiddisch gesprochen. Shabbos ist, wir gehen in Schule mit die Frau und wir probieren zu machen, das einen besonderen Tag. Der 27-Jährige ist seit 3 Jahren der geschäftsführende Direktor der jüdischen Gemeinde Litauens. Mit Elan unterrichtet er an einer jüdischen Schule, eine Sprache, die fast ausgestorben ist. Nur ein paar Wissenschaftler interessierten sich bislang für Jiddisch. We still live here for already 700 years and wir Juden leben hier seit 700 Jahren. Wer sich mit der jüdischen Geschichte Litauens beschäftigen will, muss auch Jiddisch lernen. Alle Zeitungen, die vor dem Holocaust gedruckt wurden, alle unsere Quellentexte in Litauen sind in Jiddisch und sie zeigen einen bedeutenden Aspekt des Lebens in diesem Land. Wer sich nicht mit Übersetzungen zufrieden geben will, muss diese Sprache beherrschen. Sie könnte auch eine Verbindung schaffen zwischen litauischen und jüdischen Wissenschaftlern, die genauso wie junge Juden heute wieder vermehrt Jiddisch lernen. Eine Verbindung, die 18 Jahre nach der Unabhängigkeit Litauens von der Sowjetunion nötiger denn je erscheint. Anfangs war das Verhältnis zwischen Litauern und Juden exzellent, weil wir für dasselbe Ziel gekämpft haben. Aber in den Jahren nach der Unabhängigkeit sind uns die gemeinsamen Ziele abhanden gekommen. Die Idee der Toleranz, dass alle Menschen gleich sind, musste einem Nationalismus Platz machen. In den letzten 5, 6 Jahren verbreiten Neonazis und Skinheads neuen Antisemitismus. Einige Politiker versprechen, zunächst den Litauern das von den Sowjets beschlagnahmte Eigentum zurückzugeben und danach erst den Juden. Aber wir Juden sind doch Bürger dieses Landes. Wie kann man da Unterschiede machen? Heute können die Rechten am Unabhängigkeitstag ungeniert durch die Hauptstraßen unserer Städte marschieren. Skinheads beschmieren die Mauern des Gemeindehauses. Mit der Wirtschaftskrise könnte das noch schlimmer werden. Seit es mit der Wirtschaft bergab geht und die globale Krise besonders Litauen erwischt hat, wird wieder nach Schuldigen gesucht. In der Vergangenheit waren das meist die Juden. Andererseits gibt es in diesem Land viele junge Leute, die sich mit unserer Geschichte beschäftigen, die auch viel reisen. Ich glaube, dass Bildung der Schlüssel zur Veränderung ist. Simon Gorevicius will sich einmischen und zeigen, dass es immer noch eine jüdisch-litauische Kultur gibt. Im August wird in Vilnius im Rahmen des Programms Europäische Kulturhauptstadt 2009 der dritte Welt-Litwake-Kongress abgehalten, ein Treffen der litauischen Juden, die heute in aller Welt verstreut leben. Dazu ein Klezmer-Festival. A lot of people are asking why. Are you staying in Lithuania? Why you are not leaving? Viele fragen mich, warum bleibst du in Litauen? Warum gehst du nicht weg? Du sprichst Deutsch, du sprichst Englisch. Denen sage ich, hört mal zu, ich bin hier geboren. Ich glaube, dass wir Erfolg haben werden. Heute ist unsere jüdische Gemeinde klein. Es sind nur 5000 Menschen, aber wir sind aktiv. Allein 600 jüdische Kinder nehmen an den Sommerlagern teil. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist zwar Jüdin, aber sie spricht kein Jiddisch. Ich gebe ihr nun Unterricht, weil ich möchte, dass die Muttersprache meiner Kinder Jiddisch ist. Jiddisch.